طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Wir haben letztes Mal haben wir angefangen, die Arkane Salat zu besprechen. Arkan, Lugha von Rukun. Und wir haben gesagt, dass ein Rukun dasjenige ist, dass man, wenn man es absichtlich weglässt, das Gebet ungültig ist. Und wenn man es unabsichtlich weglässt, das Gebet auch ungültig wird, wenn man es nicht nachholt, sofern man es nachholen kann. Und wir haben gesagt, dass der erste Rukun ist die Takbirat al-Ihram, dass man steht im Gebet, wenn es ein Pflichtgebet ist. Und dass man Allahu Akbar sagt, den Takbirat al-Ihram, das heißt das erste Allahu Akbar, und dann das Lesen der Fatiha. Und dann kommen wir zum vierten Teil, und zwar Ar-Ruku' fi kulli Raka'a, das heißt Ruku' in jeder Raka'a. Und auch dies gilt für alle Gebete. Ja, das Ruku' gilt für alle, also auch für das freiwillige Gebet. Denn im freiwilligen Gebet gibt es auch ein Ruku'. Also ich meine auch, wenn man im Sitzen betet, das meinte ich, im freiwilligen Gebet davon, ja, auch im Sitzen beten. Und der Beweis dafür, dass Ruku', die Verbeugung im Gebet, ein Rukun ist, ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, ja, ihr alladhina amanu ruku'u wasjudu. O, die ihr glaubt, macht Ruku' und macht Sujud. Und ebenso hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Ruku' in seinem Gebet gemacht. Und somit ist es uns überliefert worden, sowohl über den Koran als auch über die Sunna. Und es ist unter Übereinkunft der Gelehrten, der Ruku' ist ein Rukun vom Gebet. Ja. Dann, wann bedeutet Ruku', wann hat man tatsächlich Ruku' gemacht? Und zwar, wenn man sich so weit gebeugt hat, dass man, wenn man durchschnittlich große Hände hat, durchschnittlich große Körper hat, dass man die Knie berühren kann. Dann ist man so weit, dass man sagt, man hat Ruku', die Pflicht erfüllt. Ansonsten, die perfekte Art ist, wenn natürlich der Rücken gerade waagrecht ist und der Kopf ebenfalls mit dem Rücken in einer Linie ist. Dann hat man den Ruku' auf beste Art und Weise vollzogen. Der fünfte und der sechste Teil, der fünfte und der sechste Rukun im Salah ist, dass man sich wieder hochhebt vom Rukur, wieder hochgeht. Und der sechste Teil ist halt, dass man tatsächlich wieder steht. Warum sind das zwei verschiedene Teile? Weil es sind zwei verschiedene Aktionen. Das eine ist das Bewegen vom Rukur nach oben und das macht jeder, aber dann der nächste Rukun, das oben stehen bleiben. Ja, vielleicht macht das nicht jeder. Allahu a'lam. Auf jeden Fall sind zwei verschiedene Arkan und dann steht man, so wie man am Anfang gerade stand, steht man auch nach diesem Rücken wieder gerade. Und der Beweis, dass man sich wieder hochhebt, finden wir in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam und in seiner allgemeinen Aussage, dass er gesagt hat, sallu kama ra'aytumuni usalli, betet so wie ihr mich habt beten sehen. Also wenn jemand sagt, im Koran findet man dieses Erheben vom Ruku' nicht zum Hochstehen, zum gerade Stehen, dann sagen wir aber, in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam finden wir es geschrieben. Dann der siebte Rukun ist das Sujud, die Niederwerfung an sich. Und in der Niederwerfung müssen sieben Teile den Boden berühren, wie wir kennen. Das einmal sind die zwei Hände, dann die zwei Knien und dann die Fußspitzen. Das heißt, die Fußzehen berühren den Boden. Und als siebtes dann der Kopf. Und gemeint ist damit, was unbedingt dabei sein soll, ist die Stirn. Und die Nase soll auch dabei sein. Aber sollte man nur die Stirn auf den Boden machen, dann hat man den Sujud auf jeden Fall richtig gemacht. Ja. Das sind die sieben Stellen. Also die Stirn und dann lieber die Nase damit dazu, wie man es normalerweise auch macht. Dann die beiden Hände, die beiden Knie und die Zehen der Füße. Und der Beweis dafür ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass er ihm angeordnet worden ist, Sujud zu machen auf den sieben Körperteilen. Ja. Und der Beweis, dass der Sujud an sich wajib ist, und astaghfirullah ein Fard ist, ist derjenige, ganz einfach, dass Allah subhanahu wa ta'ala im gleichen Vers gesagt hat, wie gerade eben erwähnt, wo die er glaubt, macht Ruku' und macht Sujud. Ja. Was man natürlich im Sujud sagt und so, ist klar, das sagen wir später, weil das ist kein Ruku'. Ja. Der achte Ruku', und manche Gelehrte teilen ihn einen achten und einen neunten ein, wie dem auch sei, ist, dass man vom Sujud sich hinsetzt. Das ist die eine Sache. Und die zweite ist die Bewegung. Das ist einmal die Bewegung vom Sujud, sich aufwärts bewegen. Und der neunte Rukun, beziehungsweise ebenfalls der achte, je nachdem wie man es einteilt, ist, dass man auch tatsächlich sitzt zwischen den zwei Arkan, zwischen den zwei Sajdas. Das war die eine Sajda. Und das ist die zweite davon. Na, und der Beweis dafür ist, dass Aisha radiallahu anha gesagt hat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا. Und zwar, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam seinen Kopf hochgehoben hat vom Sujud, hat er sich nicht noch ein zweites Mal zur Niederwerfung gemacht, bis er sich nicht gerade hingesetzt hat. Und der Hadith ist bei Muslim überliefert. Dann gibt es der ist auch natürlich, die Sachen sind unter Übereinkunft der Gelehrten. Dann der neunte Teil, der ist nicht unter Übereinkunft der Gelehrten, und zwar At-Tuma'nina fi kulli al-af'al al-madhkura. Und zwar, dass man in jeder Stellung, die wir erwähnt haben, kurz bleiben muss. Also es reicht nicht, dass man Ruku' macht und sofort wieder sich erhebt im Ruku', sondern man muss im Ruku' kurz bleiben. Ja. Das heißt, man At-Tuma'nina, das ruhig bleiben in dieser Phase, in dieser Stellung. Und das ist nach der richtigsten Ansicht natürlich ein Rücken, weil die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam darauf hingewiesen hat, in dem berühmten Hadith desjenigen Mannes, der in die Dusche kam, und der Prophet hat gesehen, dass er nicht richtig betet. Und dann hat er zu ihm gesagt, kehre zurück und bete noch einmal, denn du hast nicht gebetet. Und unter anderem hat er den Fehler gemacht, dass er nicht beruhigt war im Gebet, sondern anscheinend zu hastig gebetet hat. Dadurch war sein Gebet ungültig. Ja. Damit wir verstehen, manche Gelehrte sagen, dass das At-Tuma'nina kein Rukun ist im Gebet. Der Grund dafür ist, dass sie sagen, Allah subhanahu wa ta'ala hat im Koran gesagt, ja, ayyuhal ladhina amanu, die ihr glaubt, macht Ruku' und macht Sujud. Und sie sagen, sobald man Ruku' und Sujud gemacht hat, hat man seine Pflicht erledigt. Und das stimmt auch. Und dann sagen sie, zeigt man ihnen den Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, in dem er gesagt hat, dass man in jeder Stellung beruhigt sitzen muss. Und dann sagen sie, ja, dieser Hadith ist sahih, in Ordnung, authentisch, und wir glauben auch, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, aber wir haben einen Grundsatz, und der Grundsatz lautet, ein Koranvers wird nicht eingeschränkt durch einen Hadith. Ein Koranvers wird nicht eingeschränkt beim Hadith, und auf dieser Basis laufen sie, und deswegen sagen sie, dass der Hadith ist so authentisch, aber er kann niemals bedeuten, dass er ein Rukun ist, weil Allah subhanahu wa ta'ala, wenn sowas man den Vers aus dem Koran umgesetzt hat, hat man die Pflicht erledigt. Und die richtigere Ansicht, und über die es überhaupt keinen Zweifel gibt, ist, dass sobald ein Hadith authentisch über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert worden ist, glauben wir, dass er es gesagt hat, und dann kann er sehr wohl den Koran einschränken. Und dann kann er sehr wohl den Koran einschränken. Und das ist eine Angelegenheit, die in Usul al-Fiqh betrachtet wird, denn die meisten Hadithe sind ja nicht mutawatir, aber der Koran ist mutawatir. Die Frage ist also, kann etwas, was nicht mutawatir ist, etwas einschränken, etwas einschränken, was mutawatir ist, oder geht das nicht? Umgekehrt, das ist unproblematisch. Es kann ein Hadith, der mutawatir ist, kann einen anderen Hadith, der Ahad ist, einschränken. Aber umgekehrt ist es problematisch. Und richtig ist natürlich, dass es der Fall ist, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam es ja offensichtlich gesagt hat, und deswegen haben wir gesagt, dass der Hadith sahih ist, und gibt noch andere Begründungen dafür. Aber das ist ja nicht unser Thema, sondern wir machen weiter und sagen, nach der Reihenfolge, die der Autor hier jetzt erwähnt hat, sagen wir, der 10. und der 11. Rukun ist der letzte Tashahud und das letzte Sitzen. Also das Sitzen beim Tashahud. Denn man könnte auch Tashahud sagen, wenn ich sitze. Geht theoretisch auch, aber man muss dabei sitzen. Und gemeint ist, dass man bei Tashahud sagt, das, was überliefert worden ist, und zwar eine Version, die überliefert worden ist, At-Tahiyyatu lillah, was-salawatu wa-t-tayyibat, as-salamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, as-salamu alayna wa ala ibadillah as-salihin, ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Diese ist die, denke ich mal, unter den Leuten am meisten bekannte Version, die bekannteste. Wie dem auch sei, wenn man diese Version gemacht hat, dann hat man seine Pflicht erledigt. Und das ist ein Fard. Warum ist es Fard? Was ist der Beweis dafür, dass das Tashahud Fard ist? Die Antwort ist diejenige, dass Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu gesagt hat, noch bevor der Tashahud Fard wurde, pflegten wir das und das und das zu sagen. Er wollte erläutern. Nein. Noch im Salah. Alhamdulillah. Salat wa salam ala Rasulillah. Dann machen wir weiter, wo wir stehen geblieben sind. Und zwar, wir haben, genau, wir waren stehen geblieben beim 10. bzw. 11. Rücken des Gebetes. Wir haben gesagt, dass der 10. Rücken des Gebetes ist der letzte Tashahud. Und wir waren da, und dass man auch dabei sitzt. Also, dass man, ich sage den Text noch einmal, sagt, At-Tahiyyatu Lillah, As-Salawatu wa-Tayyibat, As-Salamu alayka ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, As-Salamu alayna wa ala ibadillah as-Salihin, Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Das ist die bekannteste Version, wie gesagt, unter den Leuten. Ansonsten gibt es auch andere Versionen, die überliefert worden sind. Und wenn man sich an eine authentische hält, hat man seine Pflicht erledigt. Was ist der Beweis dafür, dass dieser Tashahud ein Fard ist? Das heißt, ein Rücken des Gebetes ist. Und nicht nur ein Wajib. Der Beweis dafür ist ganz einfach, dass der Abdullah ibn Mas'ud gesagt hat, kunna naqulu qabla an yufrada alayna at-tashahud. Abdullah ibn Mas'ud teilt uns mit, was sie zu sagen pflegten, zur Zeit, wo wir Tashahud sagen, bevor der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihnen erklärt hat, was sie zu sagen haben. Ja? Also bevor der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihnen erklärt hat, was sie zu sagen haben, haben sie einen anderen Text aufgesagt. Okay? Und der Ausdruck von Abdullah bedeutet, قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْنَا, bedeutet, es ist Fard. Sprachlich gesehen, das bedeutet, es ist Fard. Sehr schön. Was ist dann der Beweis, dass nur der letzte Tashahud Fard ist? Was ist mit dem ersten Tashahud? Denn in einem Gebet, das aus 3 Raka'at besteht oder 4, haben wir ja, bei den Pflichtgebeten zumindest, haben wir 2 Tashahud. Und der erste Tashahud haben wir ausgeschlossen. Und den werden wir sehen. Der ist nämlich Wajib und kein Fard. Was ist der Beweis dafür? Der Beweis dafür ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat einmal gebetet und dann ist er nach der zweiten Sajda, in der zweiten Raka'a, direkt aufgestanden, nach oben aufgestanden und hat nicht im Tashahud gesprochen, ist nicht sitzen geblieben. Und die Leute haben ihm signalisiert von hinten, dass er den Tashahud vergessen hat. Und dann hat er den Leuten auch gesagt, dass sie noch aufstehen sollen. Das heißt, er wusste schon, was Bescheid ist, aber der Prophet sagt dann, ist ja schon aufgestanden. Und wenn du schon so aufgestanden bist, das Stehen ist ein Rücken, dann machst du nicht, dann kehrst du nicht mehr zurück zum Sitzen vom Tashahud, weil das ist ein Wajib. Und dann entfällt das, und dann muss man das mit Sujud al-Sahu vor dem Salam in diesem Fall nachholen. Aber darüber werden wir natürlich noch ausführlich sprechen. Aber dieser Hadith ist ein Beweis für was? Beweis, dass es kein Rücken war. Denn wenn es ein Rücken gewesen wäre, hätte er zu der Stelle zurückkehren müssen, wo er aufgehört hatte. Aber detailliert werden wir das noch, inshallah, genauer besprechen. Okay, das war die eine Sache. Der Hadith, wie gesagt, ist bei Bukhari und bei Muslim. Und jetzt kommen wir zum 12. Rücken des Gebetes. As-Salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Tashahud al-Akhir. Und zwar gibt es eine Überlieferung über Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, rahimahullah, dass er gesagt hat, dass Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad bis zum Ende des Gebets, dass dieses Salah ein Rücken ist. Und die andere Ansicht bei Imam Ahmad und bei Imam al-Shafi'i sowieso ist, dass es wajib ist, und bei Imam Abu Hanifa und in Balikiya ist es eine Sunna ist. Also sind die Gelehrten sich darüber nicht einig, ob das Aussprechen des Segenscodes mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam im Salah, ist es Fard oder ist es Wajib oder ist es Sunna. Und wir haben eine Überlieferung, und zwar wie folgt. Und zwar wurde der Prophet sallallahu alaihi wasallam gefragt, wie sollen wir den Friedensgruß über dich aussprechen? Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Qulu Allahumma salli ala Muhammad und so weiter und so fort. Er sagte, sagt Allahumma salli ala Muhammad und so weiter und so fort. Was mu'a? Mu'a. Ah. Ja, ja, ja. Teil gerevidiert. Also der Prophet sallam, als er sagte Qulu Allahumma salli ala Muhammad, dann haben manche Gelehrte gesagt, das ist Fard, und andere gesagt, das ist Pflicht. Warum? Weil es der Befehlsform der Imperativ bedeutet, dass es grundsätzlich dass es Fard ist. Aus diesem Befehlsform sagt Allahumma salli ala Muhammad wa sallam, haben manche erklärt, dass es Fard ist und andere, dass es Wajib ist. Aber wenn man das genauer anschaut, ist es kein Beweis, dass es eine Pflicht ist. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam wird gefragt, wie sollen wir den Salat sprechen? Und er sagt, sagt Allahumma salli ala Muhammad. Das heißt, es kam nicht mal von ihm, dass er gesagt hat, ihr müsst es sagen. Ja? Er wurde gefragt danach und sagte, ihr sagt Allahumma salli ala Muhammad. Das heißt, dieser Ausdruck sagt, muss nicht bedeuten, dass es eine Pflicht ist. Im Gegenteil, er weist eher darauf hin, dass er nur erklären wollte, was ich zu sagen habe. Ja? Und deswegen ist die richtigste Ansicht, wallahu a'lam, dass es Salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam im Salat ist eine Sunnah und ist kein Wajib und kein Fard. Denn die Beweise dafür, dass es Wajib und Fard ist, sind also nicht sehr stark. Ja? Gut, dann der 13. Rukun, sagen die Gelehrten, ist die Reihenfolge, At-Tartib, weil der 13. Rukun ist also die Reihenfolge dieser Arkan. Dann ist ja klar, man kann ja nicht erst die Fatiha lesen und dann stehen im Gebet und weiß nicht was. Die Reihenfolge spielt eine Rolle. Und was ist der Beweis, dass die Reihenfolge eine Rolle spielt? Das ist die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam: Sallu kama ra'aytumun yusalli, betet so, wie ihr mich habt beten sehen. Und ebenso als dieser eine Mann, in dem berühmten Hadith, in die Moschee reingekommen ist und sein Gebet nicht richtig verrichtet hat, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm mitgeteilt, wie er zu beten hat, und sagt er jedes Mal, und danach machst du das, und danach machst du das, und danach machst du thumma, thumma, thumma. Und das Wort thumma im Arabischen bedeutet in diesem Fall die Reihenfolge, also legt die Reihenfolge fest. Also kann man nicht die Reihenfolge beten, wie man möchte. Dann der 14. Rücken und letzte. Und wie gesagt, also die Zahl ist sehr relativ. Wir haben gesagt, manche Leute teilen manche Sachen zwei Teile an, manche ein Teil, und manche sagen, As-Salah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam ist kein Rukun und so weiter. Das ist also nicht problematisch, ja. Also die Zahl ist jetzt nicht der entscheidende, ich sage 14. 14. ist At-Taslim, also das Sagen von Assalamu alaikum wa rahmatullah, oder weniger oder mehr, wie wir gleich sehen werden. Bei den meisten Gelehrten, außer bei Imam Abu Hanifa rahimahullah, bei ihm ist es kein Rukun des Gebetes. طيب. Und was ist der Beweis dafür, dass der Taslim ein Rukun des Gebetes ist? Die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wa tahdiduha at-taslim. Also, aus dem Gebet kommst du raus, indem du den Gruß aussprichst, at-taslim. Und was ist at-taslim? At-taslim ist sehr gut. Der at-taslim ist nichts anderes als das Sagen von einer von den folgenden vier Versionen. Also es gibt mehrere Versionen, die über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert worden sind. Der eine davon ist, dass man sagt, die längste Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh zur rechten Seite und dann zur linken Seite Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dann ist auch überliefert über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass man sagt, also zur rechten Seite Assalamu alaikum wa rahmatullah und zur linken Seite ebenfalls Assalamu alaikum wa rahmatullah. Und dann ist die dritte Version, die überliefert worden ist, dass man zur rechten Seite sagt Assalamu alaikum wa rahmatullah und zur linken Seite Assalamu alaikum. Und die kürzeste Version, die uns Aisha radiallahu anha überliefert hat, dass sie folgendes sagte: Kana يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئا. Und zwar sagte sie, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam nur einmal den Salam sprach, und zwar geradeaus, allerdings ein wenig nach rechts geneigt. Und unter anderem kann man nachlesen in Sifat Salat al-Nabi sallallahu alaihi wasallam von Sheikh al-Albani rahimahullah, dass der Ausdruck, der verwendet ist, ist Assalamu alaikum. Also das Mindeste, was man sagen muss, ist nach rechts ein wenig geneigt, Assalamu alaikum. Dann hat man die letzten Rukun von den Arkan gemacht. طيب. Diese Arkan, liebe Geschwister, wenn man manche von ihnen nicht tut, manche Arkan nicht umsetzt, dann ist das Gebet ungültig. Und manche von ihnen, oder eins genau von ihnen, wenn man es nicht umsetzt, hat das Gebet erst gar nicht angefangen. Welches ist der Rukun, bei dem das Gebet erst gar nicht angefangen hat, wenn man es nicht, wenn man nicht, es gemacht hat? Ja. Wie bitte? Takbir. Richtig. Sagen wir, der erste Takbir. Okay? Der erste Takbir, Allahu Akbar, wenn du das nicht machst, da hast du nicht einmal angefangen zu beten. Bei allen anderen Arkanen, wenn du sie weglässt, dein Gebet wird ungültig. Ja, wird einfach ungültig, ja. Aber was man genau machen muss, wenn man einen Rukun weggelassen hat, oder wenn man ein Wajib weggelassen hat, werden wir gleich sehen werden. Das werden wir inshallah in einem extra Kapitel behandeln. Und zwar, was man, wenn man vergessen hat, im Gebet irgendwas zu tun. Oder wenn man im Gebet auch etwas zu viel getan hat. Kann ja auch passieren, ja. Tayyib. Ja, also gibt es hier noch eine Sache. Und zwar habe ich gerade hier nicht erwähnt. Und zwar ein weiterer Beweis dafür, dass das Salah al-Nabi sallallahu alaihi wasallam keine Pflicht ist im Salah, ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam bei Muslim sagte, also überliefert was Sahih Muslim, إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر الآخر فليتعوذ من أربع كلمات أو من أربع. Und zwar, wenn jemand, وعليكم السلام, mit dem Gebet fertig ist, wenn jemand von euch mit dem Tashahud fertig ist, am Ende des Gebetes, mit dem letzten Tashahud fertig ist, dann soll er bei Allah Zuflucht suchen vor vier Dingen. Die werden wir auch kennenlernen, zu unterteilen, ja. Aber das bedeutet auch was? Ja, dass er den Tashahud sagt, und dann sagt er die vier Dinge, und das war's, ja. Weil man macht ja die vier Dinge als letztes. Ja. Ja, dann machen wir das zweite Unterkapitel von diesem Kapitel. In diesem Kapitel geht es um drei Sachen. Arkan, Wajibat und Sunan. Jetzt kommen wir zu den Wajibat. Und ich glaube auch in letzter Zeit irgendwann mal in der Moschee, Alhamdulillah, wurde auch das Gebet des Propheten sallallahu alaihi durchgenommen, ne? Vor einigen Tagen, Allahu a'lam. Vielleicht war jemand von euch anwesend. Wie dem auch sei. Jetzt kommen wir zu Wajibat as-Salah. Wajibat ist der Plural von Wajib und bedeutet Pflicht. Genauso wie Fard Pflicht bedeutet. Nur es ist nicht das gleiche Level von Pflicht. Wajib, der Unterschied zwischen Wajib und Fard ist der folgende. Bei Wajib, wenn man es vergessen hat, dann holt man es durch Sujud al-Sahu nach. Und wenn man es absichtlich weglässt, ist das Gebet ungültig. Beim Fard war es so, wenn man es absichtlich weglässt, ist das Gebet auch ungültig. Aber wenn man es vergessen hat, muss man es irgendwie nachholen. Man kann es nicht weglassen. Man kann es auch nicht durch Sujud al-Sahu nachholen. Das war der Unterschied. Also jetzt kommen wir zu den Pflichtteilen des Gebetes. Zu den Wajibat des Gebets, die man auch auf jeden Fall machen muss im Gebet, soweit man natürlich kann. Und zwar das erste, was wir erwähnen werden, ist alle Takbirat. Jedes Mal das Sagen von Allahu Akbar, bis auf das erste Takbir, was wir schon erwähnt haben. Also wenn man ins Gebet eintritt, sagt man Allahu Akbar, diesen Takbir, also das Sagen von Allahu Akbar, heißt auf Arabisch Takbir, ja. Wenn man diesen Takbir am Anfang des Gebetes nicht macht, das geht nicht, ja, das Gebet hat gar nicht erst stattgefunden. Aber alle anderen Takbirat des Gebetes muss man sagen. Muss man sagen und sind wajib, ja. Und der Beweis dafür, weil manche Gelehrte haben gesagt, es ist eine Sunna. Manche haben gesagt, aber der Beweis dafür, dass es eine Pflicht ist, ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, إذا كبر فكبروا. Wenn der Imam Allahu Akbar sagt, dann sagt ihr auch Allahu Akbar. Und wie kann man sich ein Gebet vorstellen, besonders beim Jama'a-Gebet? Wie kann man sich ein Gebet vorstellen, wenn der Imam nicht Allahu Akbar laut sagt? Wann soll man sich denn bewegen? Ja, das geht nicht. Oder nur schwer. طيب, ist die Aussage, die ich so gesagt habe, 100% richtig? Alle Takbirat, jedes Mal sagen wir Allahu Akbar, ist richtig, ist der Pflicht, wajib. Außer dem ersten Takbir. Diese Aussage ist nicht ganz vollständig, sondern bei Salat al-Eid haben wir mehrere Takbirat am Anfang hintereinander. Und bei denen ist auch nur der erste Rukun. Ansonsten die anderen sind Sunna. Ja. Und das gleiche gilt für, wenn wir sagen, für Salat al-Eid, dann das gleiche gilt für welches Salat ebenfalls, also das Eid-Gebet, Bayram, egal welches. Welches Gebet automatisch ist dann deren Takbirat auch Sunna. Nicht Auto, okay, Entschuldigung, aber wenn du genau auf meine Frage antwortest, natürlich geht's nicht, ja. Aber automatisch danach ist die, du hast natürlich recht, das stimmt ja, aber ich sage automatisch ergibt sich aus, dass ich sage Salat al-Eid, Takbirat und Sunnah, das Salat al-Istisqa, das Gebet um Regen, weil das Gebet um Regen wird genauso verrichtet wie das Salat al-Eid. Deswegen. Okay. Ja. Dann kommen wir zum nächsten, zum zweiten Pflichtteil des Gebetes und inshallah, vielleicht schaffen wir die Pflichtteile schaffen wir inshallah zu Ende zu machen. Sind nicht mehr viele, noch ein paar. Der zweite ist At-Tasmi'. At-Tasmi', damit meint man die Aussage Sami'a Allahu liman hamidah. Also, wenn man sich aufhebt, wenn man sich hochhebt von der Verbeugung im Gebet, sagt man Sami'a Allahu liman hamidah, während dem Hochheben. Sagt man Sami'a Allahu liman hamidah. Und nochmal zurückzukommen, wann sagt man überhaupt Allahu Akbar jedes Mal? Wann sagt man Allahu Akbar überhaupt jedes Mal? Ich glaube, es sagt alles. Genau, also jedes Mal, wenn man seine Position ändert, sagt man Allahu Akbar. Und wann sagt man es genau? Während der Bewegung. Deswegen heißt Takbirat al-Intiqal, die Übergangstakbir sozusagen. Ja? Also während der Bewegung sagt man Allahu Akbar. Das ist das Beste und Vollständigste. Und soll man auch auf jeden Fall machen, denn manche Leute haben gesagt, wenn du den Takbir erst sagst, wenn du schon angekommen bist, dann Gebet ist ungültig. Weil du hast die Pflicht im falschen Zeitpunkt gemacht. Was weggelassen. Ja? Also wie gesagt, ist vorsichtig. Das Takbir sagt man, während man sich bewegt. Und auf jeden Fall soll ein Teil deiner Bewegung soll vom Takbir etwas mitbekommen. Ja, das ist das Mindeste. Dann haben wir haben gerade gesagt, in jeder Bewegungsänderung, bei jeder Bewegungsänderung, das heißt von jeder Positionsänderung besser gesagt, das heißt vom Stehen zur Verbeugung, dann vom Stehen zum Sujud, vom Sujud zum Sitzen, vom Sitzen zum Sujud, sagt man immer Allahu Akbar. Außer natürlich in einem Fall, den ich absichtlich weggelassen habe, wenn man vom Rukur sich hochhebt zum Stehen. Wenn man sich vom Rukur hochhebt zum Stehen, dann sagt man eben nicht Allahu Akbar, sondern Sami'a Allahu liman hamidah. Also Allah hört das Preisen desjenigen, der ihn preist. Allah hört, er hört das Lob desjenigen, der ihn lobt. Das ist, wer sagt das? Sami'a Allahu liman hamidah. Das sagt der Imam und sagt der alleine betet. Okay. Und der Ma'mum sagt was? Rabbana wa lakal hamd. Und Imam auch. Imam sagt Rabbana wa lakal hamd, Ma'mum sagt Rabbana wa lakal hamd und auch alleine betet Rabbana wa lakal hamd. Das heißt Rabbana wa lakal hamd, alle sagen Rabbana wa lakal hamd. Aber Sami'a Allahu liman hamida, nur Imam und wenn man alleine betet. Hinter Imam sagt man nicht Sami'a Allahu liman hamd, nach der richtigsten Ansicht, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, und wenn er sagt, der Imam, wenn er sagt Sami'a Allahu liman hamida, dann sagt ihr Rabbana wa lakal hamd. Okay, da hat er die Unterscheidung gemacht. Okay, jetzt diese Aussage Rabbana wa lakal hamd, da gibt es mehrere Versionen davon. Ja. Es ist überliefert worden, Rabbana wa lakal hamd, Rabbana lakal hamd, Allahumma Rabbana wa lakal hamd, Allahumma Rabbana lakal hamd. Und irgendeiner davon reicht aus und am besten, am vollständigsten, am nächsten der Sunna ist, wenn man es abwechselt. Mal das, mal das, mal das. Genauso wie beim Salam. Mal das, mal das, mal das. Beim Adhan. Mal das, mal das, mal das. Beim Tahiyatu Lillah. Mal das, mal das. Allahumma salam Muhammad. Die verschiedenen Versionen. Mal das, mal das. Einfach abwechseln. Das ist das Beste. Genauso wie im Lesen des Koran. Du liest Fatiha. Dann riechst du eine Sura. Nicht immer die gleiche Sura lesen. Immer abwechseln. Okay? Das ist das Beste, was man macht. Ja. Sehr schön. Das ist der Wajib. Dann der vierte Wajib ist, dass man sagt im Ruku' Subhan Rabbi al-Azim. Subhan Rabbi al-Azim. Bedeutet auf Deutsch übersetzt, frei sei mein Herr der Gewaltige von allen Mängeln. Frei sei mein Herr der Gewaltige von allen Mängeln. Auf Arabisch Tanzihu Allah min kulli su, au kulli naqs. Und das sagt man im Ruku'. Einmal ist Wajib. Mehr als einmal ist Sunnah. Bis zu dreimal ist Sunnah. Das nennt man die Mindeste an Vollständigkeit. Wie dem auch sei, wir sind jetzt bei Wajibat. Also, einmal zu sagen ist Wajib. Subhan Rabbi al-Azim. Und warum ist es Wajib? Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, er hat in einem Hadith folgenden Vers gelesen, فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. Und dann sagt er, اِجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ. Also, so preise den Namen oder preise im Namen deines gewaltigen Herrn Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sagt dies im Ruku'. Also sagen wir im Ruku' Subhana Rabbiyal Azim. Und dann las der Prophet, und der Hadith bei Ahmed, Abu Dawud, Ibn Majah und Al-Hakim und auch anderswo mit Sicherheit. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Sabbih isma Rabbika al-A'la. Und er sagte, Ij'aluha fi sujudikum. Und zwar, sagt dies, also Sabbih isma Rabbika al-A'la, lobpreise den Namen deines höchsten Herrn, sagt es im Sujud, und deswegen sagen wir es im Sujud, und der Prophet hat es uns angeordnet, deswegen ist es eine Pflicht, man muss es sagen, und es ist wajib. Und mehr als einmal zu sagen, bis dreimal, ist eben die Sunna des Propheten. Dann, sechstens, eine Sache, die viele Leute weglassen, ist auch ein Wajib, und zwar zwischen den beiden Sajdas ist mehrfach überliefert, mehr als eine Überlieferung, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu sagen pflegte, Rabbi ghfirli. Rabbi ghfirli heißt, mein Herr, vergib mir. Mein Herr, vergib mir. Und zwar zweimal. Zweimal sagt man es, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli. Und stellt euch vor, Alhamdulillah, wenn man das jedes Mal sagt, wie oft man Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung bittet. Und inshallah wird Allah diese Vergebung an, dieses Gebet annehmen. Und das Tolle ist ja, wenn jemand sagt, Rabbi ghfirli, inshallah, seine Nia soll gut sein. Das heißt, seine Nia soll sein, oh Allah, vergib mir im Sinne von alle Sünden, die ich gemacht habe und die ich noch tun werde, alles. Ja. Warum nur eine Sünde? Beschränkt, nee, mach lieber. Der Dua ist allgemein, Alhamdulillah, deswegen lass jetzt auch allgemein offen und hoffe, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir deine Sünden allesamt vergibt. Ja. Siebtens, der erste Tashahud. Und zwar das erste Tashahud, das heißt, wenn es zwei Tashahud gibt, dann der erste davon ist wajib, und zwar At-Tahiyyatu Lillah, Was-Salatu Wa-Tayyibat, was wir schon vorhin erwähnt haben. Und dann der achte und letzte ist, dass man sitzt während diesem Tashahud. Dass man während diesem Tashahud At-Tahiyyatu Lillah sitzt. Ja, jetzt gibt es eine kleine Sache. Manche Leute vielleicht finden es ein bisschen verwirrend oder anstrengend, dass man so aufzählt, was ist Rukun im Gebet, was ist Wajib im Gebet und so, was ist Sunnah im Gebet. Am Ende sagt er, ich weiß ja gar nicht, was ich machen soll. Bis jetzt, ja, man weiß nicht. Die Antwort ist, manche Gelehrte erwähnen zuerst einmal diese Einteilungen und sagen sie dann am Ende, wie du zu beten hast. Und manche machen es umgekehrt. Sie fangen an, dir das Gebet von A bis Z zu erklären und danach sagen sie dir, was davon Rukun ist, was davon Wajib ist, was davon Sunnah ist. Ja, das sind zwei Vorgehensweisen, wie man möchte. Das ist unproblematisch. Für diejenigen, die sowieso wissen schon, wie man betet, natürlich, sie können das in dieser Reihenfolge unproblematisch hören. Aber inshallah werden wir beim nächsten Mal die Sunnah-Teile des Gebetes besprechen, die natürlich am meisten sind. Ja, ist ja klar, die Sunnah-Teile sind am meisten. Und dann danach, inshallah, wenn Zeit ist, werden wir über das Gebet sprechen, wie man es tatsächlich verrichtet. Ja. Das heißt, ein vollkommenes Gebet. Wallahu a'lam. Es gibt noch eine Sache, die ich möchte hinzufügen, die vielleicht wichtig ist. Und zwar, das Gebet des Mannes unterscheidet sich vom Gebet der Frau in keinster Weise. Das Gebet des Mannes unterscheidet sich vom Gebet der Frau in keinster Weise. Allahumma illa in einer einzigen Sache, was das Salah selbst angeht. Sollten die Frauen in einer Gemeinschaft beten, dann beten sie natürlich hinter den Männern. Und sollten sie unter sich beten, so ist der Imam unter den Frauen, oder die Imama, wenn man so sagen darf, betet nicht vor den Frauen, sondern in der Reihe der Frauen selbst. Das heißt, in der vordersten Reihe, in der Mitte steht die Frau, die dann die Leute im Gebet anleitet. Wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.